In der jüngeren Geschichte finden sich ähnliche Fälle. Eine Entscheidung zwischen Leben und Tod musste zum Beispiel ein britischer Soldat auf einem sinkenden Schiff treffen. Die Autofähre Herald of Free Enterprise lief im Oktober 1987 vom belgischen Seebrügge aus, um den Ärmelkanal zu überqueren und in Dover anzulegen. Doch dazu kam es nicht. Ein Bootsmann war in seiner Kabine eingeschlafen und hatte vergessen, die Bugklappen zu schließen. Innerhalb von 2 Minuten lief das Schiff voll und kenterte. Die Rettungshubschrauber trafen zwar schnell ein und konnten mehr als 400 Menschen retten, doch fast 200 ertranken im eisigen Wasser. Im Schiffsraum spielte sich eine dramatische Szene ab. Im Wasser half der britische Soldat den Passagieren, über eine Strickleiter zu entkommen, als ein junger Mann sich an ihr festklammerte und weder vor noch zurück bewegte. Ob aus Angst oder wegen der Kälte, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Die anderen versuchten verzweifelt, ihn zum Weiterklettern zu bewegen. Irgendwann rief der Soldat nach oben: "Wirf ihn runter!" Ein Passagier packte den Mann und stieß ihn in die Tiefe. Die anderen konnten entkommen und wurden gerettet. Im anschließenden Verfahren sprach das Gericht beide Männer frei, den Soldaten und den Passagier, und die Presse feierte sie als Helden. Was sollen wir tun? Manchmal müssen wir diese Frage auch in Extremsituationen beantworten. Ferdinand von Schirachs Terror ist sozusagen ein als Fernsehfilm getarntes Pro-Seminar, allerdings kein juristisches, sondern ein ethisches, denn es geht um unsere moralischen Intuitionen. Ethik ist die Wissenschaft der Moral. Wir alle haben eine Alltagsmoral, doch die wenigsten von uns versuchen, unsere Werte und Normen auszuformulieren oder sie von allgemeinen Prinzipien abzuleiten. Das ist Aufgabe der Ethiker, deren Theorien sich auch daran messen lassen müssen, wie gut sie unsere moralischen Intuitionen einfangen. Und oft genug machen sie deutlich, warum wir manchmal auch intuitiv falsch liegen.